Exportdeutsche, schlecht geeignet für eine diplomatische Aufgabe. April, April, der macht, was will. Doch dann kommt der Mai. Ich sage Juhai, im Niemandsland, Parampampai, bei Kontrabandai 91,4 FMI. I, la Fai. Für angenehme Erinnerungen muss man im Voraus sorgen. Paul Hörbiger, Schauspieler. Willkommen in einem neuen Niemandsland. Es ist Montag, der 29. April 2019. Es ist der Tag nach der Wahl. Spanien hat einen neuen Präsidenten. Hier ist also wieder Niemandsland. Willkommen! Von 13 bis 15 Uhr gibt es jetzt bei Kontrabanda FM auf 91,4 zwei Stunden Musik, Kultur, Geschichte, Hintergründe in deutscher Sprache. Für Menschen hier in Barcelona und weltweit. Kontrabanda FM ist ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstbestimmt und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Bienvenidas und bienvenidos. Willkommen, welcome. Wer uns anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93013 9533. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jaskans. Sábado 27 de abril, aquí en directo, en la fiesta de Majaras. Son las 8:30. Y a las 3. La asamblea de Majaras está por donde ha venido. ¡Bravo! Bueno, wir befinden uns hier live auf dem 22-Jahres-Fest, 22 Jahre Asamblea de Majaras, Kollegen von Kontrabanda FM. Und die feiern hier im Ateneo Libertario de Gracia in einer Art, ja, wie soll man sagen, Underground-Kneipen-Kellerhöhle mit Underground-Kunst und mit vielen Kollegen, con muchos compañeros de la radio aquí presentes. Y bueno, Asamblea de Majaras, die Vollversammlung der Beknackten, könnte man sagen, geht da raus, wo sie reingekommen ist. Niemandsland 91,4 FM, Kontrabanda. Thank you. ¿Cómo va Contrabanda FM? ¿Cómo lo veis? Pues muy bien, me sonaba un poquito y ahora vuestra compañera me estaba contando y es muy interesante. Desde mi casa creo que tendré que escuchar por la web, pero me apetece mucho escuchar los programas que tenéis. Vale, y si tienes ganas algún día venir y proponer un programa, si tienes alguna idea. Sí, me da un poco más de vergüenza, pero no lo descarto. Sí, pero vale la pena, porque para el crecimiento personal y político de este país es muy importante tener una radio libre y también hacer programa, ¿no? Bea, ¿qué opinas? Uf, por supuesto, es que tener un espacio de libertad de expresión donde no tenga censura es realmente muy apetecible y hace mucha falta. Pues muy bien, muchas gracias por la visita y gracias a vosotros y muchos ánimos y a continuar. Venga, ¿vale? Muchas gracias. Chao. Bueno, me quedo si nos importa. Si no, sí, no, queda. Queda, no, queda. Mira, tú a tu aire. Bueno, aquí tenemos un amigo de la radio Contrabanda que está aquí leyendo un libro. Tus impresiones el día de hoy, ¿cómo lo ves? San Jordi, aquí en la Rambla, en la parada. Am Dienstag war ja San Jordi Tag. Ich war da an den Ramblas zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen vom Radio am Stand, den Contrabanda FM da hatte, und das Publikum strömte vorbei und wir führten da einige Informationsgespräche mit den Leuten. Entonces ya agradecemos no estar dentro de una muchedumbre donde uno no se puede mover. Pues venga, ahora lo explico en alemán. Wir befinden uns hier an den Ramblas, auf der Höhe von der Plaza Real, wo auch unser Radiosender ist. Ich befinde mich hier am Stand. Wir hatten gerade eine junge Frau gehört, die hat jetzt erst Contrabanda FM kennengelernt. Gerade hat unser Freund aus der Dominikanischen Republik, der hat uns hier seine Eindrücke vermittelt. Bea von El Aleteo Desequilibrado hat uns auch etwas erzählt, wie der Tag sich heute entwickelt hat. Dankeschön, muchas gracias, ciao. Wir sehen hier T-Shirts, Contrabanda FM. Wir haben weiße Modelle, lila Modelle. Dann haben wir kleine T-Shirts für Damen von der Sendung Asamblea de Majaras. Die sehen sehr witzig und sehr lustig aus. Es gibt ein paar Bücher hier, die auf unserem Büchertisch sind. Da haben wir das Buch Un Destello de Libertad von Keanga Yamata Taylor, eine Menschenrechtsaktivistin. Und wir haben ein paar sehr schöne Programminformationen über Contrabanda FM. Para la radio Contrabanda FM, ¿qué tal las impresiones? Es fenomenal, el día de San Jordi es el día más bonito del año. Exacto, estoy de acuerdo contigo, es un día maravilloso. Un día en que la rosa, que es un símbolo precioso de pasión, y el libro, que es un símbolo importante dentro de la cultura mundial, se juntan, se unen y crean aquí un ectoplasma. Oh, qué bonito lo has dicho. Lo voy a traducir al alemán para mi programa, no, ¿vale? No. Diese junge Dame meinte, dass gerade an einem Tag wie heute hier am St. Jordi-Tag zwei wunderschöne Sachen zusammentreffen. Einmal die Rose, die das Symbol der Leidenschaft ist, und das Buch, das Symbol des Geistes, des Wissens. Und wenn diese beiden zusammenkommen, dann gibt es ein wunderbares, wie sie sagte, Ektoplasma, das hier geschaffen wurde. April 23, 2019. San Jordi-Tag. Um uns her Leute, Rosen und Bücher. Plaza San Jaume. Es ist kurz nach 8:30 am Abend. Wunderschöne Frühlingsstimmung. Der Himmel ist mittlerweile blau. Die Wolken sind verzogen und die Leute tanzen ihre Sardana hier auf dem Platz. Es ist Freitag, der 26. April 2019. Ich befinde mich hier im Arts Santa Monica, im Zentrum von Barcelona, unten an den Ramblas. Und befinde mich auf der Ausstellung Arts Libris. Die geht von heute bis Sonntag. Literart, das geht über Bücher, Kunstbücher. Und ich bin hier an einem Stand des Berliner Verlages Bom Dia, Boa Tarda, Boa Noite, Berlin. Und hier habe ich Helena, die steht hier und hat mir sehr viel interessante und wunderbare Sachen erklärt und erzählt. Und und ich würde die Helena kurz um einen Eindruck bitten von der Ausstellung hier und von der Messe. Wie ist deine Bewertung von dem ersten Tag oder den ersten Tagen hier in Barcelona, Helena? Es hat jetzt gerade angefangen. Also ich habe ein bisschen mit mehr Publikum gerechnet. Ich denke, das kommt eher so am Wochenende. Aber ansonsten ist es eine nette Stimmung und sehr coole Bücher. Sehr freundlich. Gut, also es gibt leckere Häppchen und tolle Bücher. Und die Bücher, die ich hier sehe, könntest du, Helena, die ganz kurz mal so charakterisieren, was das ist, was ihr jetzt anbietet von Bom Dia, Boa Tarda, Boa Noite aus Berlin? Wir machen Künstlerbücher, also man kann das sozusagen in einem Wort irgendwie beschreiben. Künstlerbücher jenseits der klassischen Ausstellungskataloge. Also es gibt jetzt quasi weniger eher eben klassische Ausstellungskataloge, sondern an jedem Buch wird einzeln irgendwie gearbeitet. Und also manchmal kann eine Ausstellung oder eine Schau ein Grund für ein Buch sein, aber es wird sozusagen dann weitergedacht und versucht dann diese Ausstellung in so ein Buchformat zu übersetzen. Und also es wird sozusagen eng an Künstlerinnen, mit Künstlerinnen zusammengearbeitet. Und wir haben sehr viele Spanisch, Französisch und Portugiesisch sprechende Künstlerinnen, mit denen wir auch immer wieder arbeiten. Und sehr besondere Bücher, die also ganz wichtig ist. Also wir experimentieren sozusagen auch mit dem Format des Buches selbst. Also versuchen quasi jedes Mal das Buch neu zu erfinden. Das ist jetzt so eine Zuspitzung, aber es sind viele fast schon objekthafte Bücher. Also man braucht für die so beiden Hände, um sie anzuschauen. Ich habe mir gerade dieses Buch von der Hege Young angeguckt. Ja, genau. Und das ist ja schon so ein Konzeptbuch, ne? Ja, das kann man von zwei Seiten aufschlagen und sieht da halt diese wunderbaren Objekte, die die Künstlerin da in Berlin ausstellt, ne? Sie kommt aus Korea, aber lebt auch in Berlin und gerade in einer Gruppenausstellung im Gropiusbau zu sehen. Wir sind ein Publishing House, aber auch ein Grafikbüro-Studio. Also fast alle Bücher, die hier auf dem Tisch zu sehen sind, sind auch von unseren Grafikern, Studio Manuel Reda, designt. Eure Künstler, die leben alle in Berlin oder sind die so aus aller Welt und die kommen halt ab und zu nach Berlin? Ja, manchmal kommen sie, manchmal gehen wir. Holt sie euch? Nein, also wie gesagt, also es gibt sehr viele Künstlerinnen, die Spanisch, Portugiesisch, Französisch sprechen, also ganz viele dementsprechend aus Lateinamerika oder Mexiko. Aber natürlich gibt es auch welche, die in Berlin leben. Also Bom Dia, Boa Tarda, Boa Noite grüßt die Hörer von Kontrabanda, Niemandsland, Kontrabanda FM. Danke. Ja, gerne. Ich gebe zurück ins Studio. Der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlank genug. Niemals merkt er eben diesen Lug und Trug. Ja, mach nur einen Plan. Sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, geht unser beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug. Doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr. Denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Der Mensch ist gar nicht gut, drum hau ihn auf den Hut. Hast du ihn auf den Hut gehaut, dann wird er vielleicht gut. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht gut genug. Darum haut ihn eben ruhig auf den Hut. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 116. Machtkämpfe im faschistischen Lager. No pasarán. Pasaremos. César, el Cid, Alejandro. ¿Qué grita esa voz de imperio si no es Franco, Franco, Franco? Él resucita a los muertos. El 19 de julio marcará el comienzo de una nueva era. La paz del pasado ya no existe. Anfang August 1937 verlegt Franco sein Hauptquartier von Salamanca nach Burgos. Mitte August kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Befehlshaber der Legion Condor, General Sperle, und dem Botschafter der deutschen Reichsregierung bei Franco, General A.D. von Vaupel. Auch zwischen von Vaupel und Franco hat es Spannungen gegeben. Beide deutsche Generale werden abberufen. Von Vaupels Nachfolge tritt der Berufsdiplomat Eberhard von Storer an, der schon im Ersten Weltkrieg an der deutschen Botschaft in Madrid tätig gewesen ist. Neuer Kommandeur der Legion Condor wird General Volkmann. Eine immer wichtigere Rolle spielt sein Stabschef, Oberst von Richthofen. Versuchen wir nun, mit Serrano Sunyer, dem Schwager Francos, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Sunyer hat Anfang 1936 die Vereinigung der Jugendorganisationen der CEDA, katholische Rechtspartei, und der Falange durchgeführt. Später fällt er in die Hände der Republikaner. Der gelehrte Dr. Marañón rettet ihn vor der Hinrichtung und setzt seine Einweisung in ein Lungensanatorium durch. Von dort aus flieht Sunyer nach Salamanca. Im Madrider Mustergefängnis hat er die Erschießung seiner Freunde Fernando, Primo de Rivera und Ruiz de Alda mit angesehen. Im nationalen Hauptquartier wird er die graue Eminenz hinter seinem Schwager. Man beginnt von einem Cuñadismo, Schwagerismus, und von der Herrschaft der Schwäger zu sprechen. Im Frühjahr und Sommer 1937 kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen den sogenannten Althemden, einer extremen Gruppe der Falange, und Franco. Ihr Anführer, Manuel Edia, der gegen Franco aufbegehrt und dabei die Unterstützung der NS-Funktionäre Köhn und Kröger haben soll, wird verhaftet, zum Tode verurteilt und schließlich zu lebenslänglicher Haft begnadigt. Man lässt ihn aber nach Südamerika entkommen. Franco ergreift diese Gelegenheit, eine neue Partei zu dekretieren, die den vieldeutigen Namen Falange Española Tradicionalista y de los Jons, überlieferungstreue Falange und nationalsyndikalistische Kampfverbände, erhält und auch die Karlisten in sich aufnehmen soll. Serrano Sunyer wird Generalsekretär der neuen Bewegung. Später, im Januar 1938, als die Nationalen eine regelrechte Regierung bilden, ernennt Franco seinen Schwager zum Innenminister. Über die Machtkämpfe im nationalen Lager und die Rolle des ersten deutschen Botschafters bei Franco in diesen Intrigen berichtet Serrano Sunyer. Die Gelegenheit zur persönlichen Fühlungsnahme mit dem deutschen Botschafter gab es häufiger. Die Ursache dafür war das betonte Interesse, das der General Faupel, so hieß dieser Mann, für unsere inneren Angelegenheiten zeigte. Es war oft genug übermäßig und sogar ungehörig. Ich habe immer geglaubt, dass dies Interesse, das bei einer bestimmten Gelegenheit über die Grenze der Indiskretion hinausging und gefährlich nah an die Intrige rückte, keiner aus Berlin kommenden Weisung entsprach. Es handelte sich um die eigene Initiative des Generals und seiner Gattin. Denn man muss schon sagen, dass der General und seine Gemahlin ein Botschafterpaar waren und nicht einfach der Botschafter und die Frau des Botschafters. Beide hielten sich für Spezialisten in spanischen Angelegenheiten und als solche galten sie auch in Berlin, denn sie hatten lange in Südamerika gelebt und leiteten in der deutschen Hauptstadt ein iberoamerikanisches Kulturinstitut. Der General war ein stattlicher Mann, aber viel weniger als sein Nachfolger, Herr von Storer, und das Leben hatte ihn schon etwas verbraucht. Er hatte einmal ein Adlerprofil gehabt, seine grauen Augen blickten lebhaft über einer großen Nase. Frau Faupel war dick, von etwas gewöhnlichem Aussehen, fraglos sehr intelligent und von überströmender Herzlichkeit und Mütterlichkeit. Beide waren von Anfang an entschlossen, nicht unbemerkt zu bleiben und um jeden Preis etwas zu tun. Da es nichts Besseres gab, um die Zeit zu vertreiben, gaben sie sich damit ab, alle kleinen Verschwörungen zu beschützen und zu fördern, die gegen das Hauptquartier unternommen wurden. Es hieß, dass sie Edilla in diesem Sinne beeinflusst hätten. Ganz allgemein förderten und begünstigten sie alle Falangisten betont deutschfreundlicher Richtung oder von radikaler Einstellung, die zufällig nach Salamanca kamen. Wie erwähnt, befand sich zu der Zeit, als Faupel Botschafter war, das Hauptquartier noch in Salamanca. Sunier berichtet von einer für Franco unannehmbaren Forderung Faupels. Faupel litt an dem Aberglauben, dass nur ein Mann, der aus dem Proletariat hervorgegangen war, imstande sei, eine Revolution zu machen, so wie wir sie versuchten. Franco mochte er nicht leiden und mich hasste er. Auch in seiner engeren diplomatischen Aufgabe fehlte es diesem Mann an Takt. Stets gab er uns Ratschläge, um die wir ihn nicht gebeten hatten. Ich entsinne mich, wie er eines Tages, zweifellos führte er eine Weisung, die ein bloßes Vorfühlen verlangte, mit Übereifer aus, gelegentlich bestimmter Wünsche auf Waffenlieferungen, die uns dringlich waren, in einer unmäßig groben Weise Franco vor bestimmte Forderungen auf Bergbaukonzessionen stellte, die der spanische Staat unter keinen Umständen annehmen konnte. Franco lehnte rundweg ab, und ich erinnere mich, wie er zur Stunde des Mittagessens fast verzweifelt war. »Lieber soll alles verloren gehen«, sagte er zu mir, »bevor ich nur einen Fingerbreit unseres nationalen Reichtums abtrete oder mit einer Hypothek belaste. Bevor es dazu kommt, gehen wir lieber in die Berge und leisten Widerstand, so gut es geht.« Die Genugtuung dieser Stunde gehörte zu dem bemerkenswertesten, was ich dort erlebt habe. Über die NS-Funktionäre in Faupels Stab Urteil Sunier. Außerdem ist festzustellen, dass mit wenigen Ausnahmen die Männer, die ihn umgaben, mittelmäßig waren, sowohl in intellektueller wie in sittlicher Beziehung. Bei Gelegenheit steigerte sich diese Mittelmäßigkeit zur Habgier und zur Bösartigkeit. Es waren Leute, die man ausgesucht hatte, weil sie in Spanisch-Amerika gelebt hatten und Spanisch sprachen. Exportdeutsche, schlecht geeignet für eine diplomatische Aufgabe. Ihre Hauptvertrauensleute waren ein Herr Köhn, Mitglied der SS, Generalkonsul für Spanien, und ein Herr Kröger, Beauftragter der Partei und des Propagandaministeriums. Dieser Letztere, ein ganz böser Kerl, war ein kleines Männchen, dickköpfig und rot angelaufen, der von Zeit zu Zeit statt der braunen und revolutionären Uniform der SA ein graues Messejackett anlegte, das vor langen Jahren einmal in Deutschland die Offiziere der kaiserlichen Garde trugen, das ihm jedoch kein anderes Aussehen gab als das eines Laufburschen eines Hotels. Möglicherweise geht der allzu kaufmännische Charakter der deutschen Unterstützung auf den Einfluss dieser Leute zurück. Salamanca war so weit von Berlin entfernt. Faupel und seine Leute bedienten sich, um Anhänger zu gewinnen, des Lockmittels von häufigen Deutschlandreisen. Zweifellos hat Faupel, nicht zuletzt wegen seiner antikirchlichen Gesinnung, die Edilla-Gruppe unterstützt und ihr mit persönlichem Wohlwollen gegenübergestanden. Trotzdem malt Serrano Sunier zu schwarz, wenn er Faupel nahezu eine Verschwörung mit Edilla gegen Franco unterstellt. Aus den Akten des deutschen Auswärtigen Amtes ist aus der kritischen Zeit folgende Äußerung Faupels belegbar. Sollte Franco bei seinem Versuch einer Zusammenfassung der Parteien auf den Widerstand der Falange stoßen, so sind wir uns mit den Italienern darüber einig, dass wir bei aller Zuneigung zur Falange und ihren gesunden Tendenzen Franco unterstützen müssen. Die Verwirklichung der dringendst erforderlichen sozialen Reformen ist nur mit Franco, nie gegen ihn möglich. Andererseits ist der Konflikt zwischen der Edilla-Gruppe und Franco insofern recht bedeutsam, als er noch lange über den Bürgerkrieg hinaus innenpolitisch für das Franco-Regime eine latente Gefahr darstellt. Der neue Botschafter der Reichsregierung, Herr von Storer, scheint zu der Führungsspitze der Nationalen eine bessere Einstellung gefunden zu haben als sein Vorgänger. Jedenfalls urteilt Serrano Sunyer über ihn. Auch er kam, gewarnt von seinem Vorgänger und von seinen Mitarbeitern, mit einer ablehnenden Einstellung mir gegenüber. Und unsere ersten Zusammentreffen, die nicht mit den eigentlichen diplomatischen Beziehungen zu tun hatten, waren etwas kühl. Später sahen wir uns häufiger und waren gute Freunde. Ich muss sagen, dass er in den Stunden des großen Triumphs der Achse ein maßvoller und höflicher Botschafter gewesen ist, der für die Lage Spaniens volles Verständnis hatte. Er war ein stattlicher Mann von ungewöhnlicher Körpergröße. Eine lange Berufserfahrung feilte bei ihm die Ecken ab, die nun einmal jeder typische Deutsche hat. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 116, Machtkämpfe im faschistischen Lager. Eine Niemandslandproduktion, 2019. Literaturhinweis. Ich empfehle das Buch von Serrano Sunyer, Zwischen Endaye und Gibraltar, Zürich 1948. No pasarán. Pasaremos. Quítate de mi presencia, que me está martirizando. Quítate de mi presencia, que me está martirizando. Ya la memoria me trae cosas que estaba fiando. Ya la memoria me trae cosas que estaba fiando. Catalina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, que la tiene fría. Mira que me voy a morir. La china que tenía se fue de mano y no ha volvido. La china que tenía. Y no a divertirme, a tomar un veneno. Yo quiero morirme. Ponme la mano aquí, que la tiene fría. Ponme la mano aquí, Catalina mía. Mira que me voy a morir. Ponme la mano aquí, que la tiene fría. Hola, buenos días, Niemandsland. Aquí desde la Universidad de Barcelona, en el Seminario Internacional de Historia y Memoria de las Brigadas Internacionales, una mirada este-oeste. Un abrazo. Weißt du? Dieser Traum von Paradies, das Dauerglück, die Macht, die mich verließ, sobald ich mich ergab in deinen Augen und starb in dir so königlich. Einmal sagst du, wird es alles nicht mehr sein, einmal werden wir wieder einzeln sein. Und unser Glück wird nichts mehr taugen. Wir werden wieder du und ich. Zweimal im Leben zweimal wird es sein. Fühlst du dich nochmal ergeben? Fühlst du noch dieselbe sein? Zweimal im Leben, zweimal wird es sein. Ich werd an deine Seite gehen, ein wenig fremd und frei. Ein Kinderbuch, ein sehnsuchtsvoller Raum, ein Vogelkäfig, ein längst verfaulter Zaun. Und Baklava und Tanz in Elternkleidung. Wie viel Zeit liegt davon zurück? Einmal sagst du, wird es alles wieder sein. Einmal werden wir wie ein alter Wein. Und nichts von gestern wird uns dann verkleiden. Und was noch fremd ist, ist dann unser Glück. Zweimal im Leben, zweimal wird es sein. Willst du dich nochmal ergeben? Willst du noch dieselbe sein? Zweimal. Zweimal wird es sein. Ich werd an deiner Seite gehen, ein wenig fremd und eigenartig frei. Zweimal im Leben wird es sein. Im Frühling möchte ich bei dir sein. Du zeigst mir das Land. Wir gehen von See zu See. Es ist kurz nach 2:30 am frühen Nachmittag. Ich begrüße Sie noch einmal. Es klärt sich ein bisschen auf draußen. Und Werner ist auch im Studio. Ich mache ihm mal gerade den Mikrotest und stelle ihm die Kopfhörer ein, damit er was hört. Der hört nämlich nichts. Und dann geht's los. Dann versuchen wir einmal, die Lage ein bisschen auf unsere Art zu schildern, was hier gestern am Wahlsonntag in Spanien so alles passiert ist. Thank you. Ja, das war gestern Abend. Das war gestern Abend hier in Madrid vor dem Parteigebäude der PSOE, der Partido Socialista Obrero Español, der Sozialistischen Arbeiterpartei Spaniens. Von sozialistisch und Arbeiter ist ja da nicht viel übrig. Hallo Werner, wie geht's denn? Bueno, dentro de lo que cabe, wie man so sagt, innerhalb von dem, was es halt so gibt, geht es eigentlich ganz gut. Der Worst Case ist also nicht eingetreten gestern Abend. Und bei dieser Wahl, und das fing ja schon im Grunde einen Tag vorher an, am Samstag, da war es nämlich so, dass Barça sein Spiel gewonnen hat und damit auch die Liga, ne? Und dann am nächsten Tag waren dann eben diese Wahlen da. Ja, und ja, und Dortmund hat verloren. Ach, sie? Ja. Tschüss. Verloren oder unentschieden gespielt? Weiß nicht mehr. Aber ist ja bei egal. Bei Schalke 4-2 verloren. Genau, ah, genau, ja, ja. Also, ja. Das ist die Tragödie. Barça ist ja langweilig. Das heißt, dass die Bayern halt ja wieder Meister. Aber Messi werden. Hat wieder ein neues Hotel gekauft, Werner. Ich weiß nicht, ob du dich schon informiert hast. Nur eins? Ja, jetzt wieder eins. Also, der hat schon 10 oder 12, und, ja. Aber jetzt hat er wieder eins. Und auch, er will in Immobilienfonds investieren und spekulieren. Das heißt, kann sein, dass Messi eines Tages das Haus kauft, in dem du wohnst, und dann geht's aber raus. Und dann sage ich ihm, dass ich dann sein küsst du ihm die Hand. Bewunderer bin auf dieser Welt, ja. Und dann überlässt er mir das Kuss. Ja. Ja, gut, also Scherz beiseite. Aber jetzt zu dem Resultat von den Wahlen, da gibt's ja wie immer gute und schlechte Nachrichten. Und es geht dann so kunterbunt durcheinander. Also die schlechte ist, dass die Faschisten jetzt tatsächlich, diese neue Vox-Partei tatsächlich, sitzen die jetzt im Parlament und haben ganz ordentlich auf Anhieb etwas über 10% der Stimmen gekriegt. 24 Sitze, genau gesagt. Ja. Und gut, ne gute Nachricht ist, dass es den anderen rechten Parteien, auch mit den Faschisten zusammen, nicht reicht, um eine Regierung zu bilden. Und dass sie dazu bereit wären, haben sie vorher besonders die PP ganz klar gesagt, ne? Notfalls auch mit dieser neuen faschistischen Partei. Und in Andalusien haben sie das ja im Dezember schon praktiziert, wo es bei den Wahlen in Andalusien ging, um die Regierung von Andalusien. Da haben die dann zusammen eine Regierung gebildet, aber nicht unter Beteiligung, sondern nur passiv, also durch Stimmenthaltung von dieser Vox-Partei sind sie dann in der Lage gewesen, Regierung zu bilden. Also das konnte man bis gestern Abend nicht ausschließen, aber jetzt ist klar, denen reicht das nicht. Und ja, dann der sogenannte linke Block, also das wäre Sozialisten plus Unidas Podemos, denen reicht es aber auch nicht zur absoluten Mehrheit. Sie sind angewiesen jetzt weiter auf kleinere, auch nationalistische Parteien und ja. Angewiesen. Ja, sind zum Beispiel auf die genau. Basken, auf Bildu, ne? Da muss man sagen, die haben auch 7 oder 8 Sitze. Dann natürlich auf die Linkskatalanisten von ERC. Die haben aber noch immer nicht ihrem Projekt CEC, Referendum und Independencia und sowas abgeschworen. Das heißt, das ist ein Risiko. Das wird ein zäher Kampf werden. Ja, ja, also jedenfalls diese kleineren Parteien da, damit jetzt der Sanchez als Regierungschef deklariert werden kann, dann im Parlament müssen die sich entweder dafür stimmen oder sich mindestens der Stimme enthalten. Dann auch, sagen wir mal positiv, wäre wieder da, dass im Senat, also im Oberhaus, könnte man vielleicht so vergleichen mit dem Deutschen Bundesrat. Auch da haben sich jetzt die Verhältnisse umgekehrt. Früher hatte die PP da die absolute Mehrheit und jetzt die Sozialistische Partei, weil die müssen eben immer bei Verabschiedung von Gesetzen dann noch zustimmen. Also genau, die müssen durch die zweite Kammer und da konnten die Rechten immer wieder Gesetzesinitiativen blockieren und verwässern. Ja. Und das ist nun natürlich ein großer Vorteil. Übrigens, Entschuldigung, hier haben die Leute gerufen, no pasarán. Das war gestern Abend vor dem Hauptquartier der Sozialisten in Madrid. Das ist übrigens interessant, wie das Geschichtsbewusstsein doch durchdringt bei den Leuten, dass eben die Leute sich immer noch als links identifizieren und no pasarán rufen, weil eben die Rechte und das ranzige alte faschistoide und frankistische Spanien im Hintergrund lauert. Übrigens auch ERC haben da no pasarán gerufen, die ERC-Anhänger in Barcelona. Ja, das wären die positiven Aspekte vielleicht bei der Geschichte da. Und vielleicht wieder eher negativ wäre das Kräfteverhältnis innerhalb der zukünftigen Regierungskoalition dann. Also Unidos Podemos ist ganz klar der schwächere Partner mit nur 42 Abgeordneten. Ich glaube, die haben 17 oder 19 Sitze eingebüßt. Das ist eine ganze Menge. Das ist eigentlich ein Einbruch, oder? Ja. Ein Rücktritt von Bei der Sozialistischen Partei ist die Tendenz umgekehrt. Ne? Die haben also dreimal so viel Abgeordnete wie diese kleinere Podemos da, ne? Gut, und was heißt das jetzt alles zusammen? Theoretisch ist immer noch möglich, eine Koalition zwischen Sozialisten und dieser Ciudadanos-Partei, also vielleicht die am wenigsten faschistische von den drei Rechten. Das wird aber sehr schwierig, Werner. Ich weiß nicht, ob du die Nachrichten gestern Abend und die Reportagen gesehen hast. Die Leute riefen Rivera no, Rivera no vor dem Hauptquartier der Sozialisten. Und Pedro Sánchez musste dazu Stellung nehmen. Er wusste nicht genau, was er sagen sollte in dem Moment und hat einfach nur gesagt, os he oído, ich habe euch gehört. Ja, ich meine, das ist ja alles gut und schön. Ne? Ich hoffe natürlich auch, dass das nicht passiert. Aber man darf halt nicht vergessen, wenn los poderes facticos, also die faktischen Mächte, die wirklich die Macht haben, also Banken, Großgrundbesitz oder IBEX 35, der große Kandidat Konzerne von diesen Ciudadanos, der wurde ja immer als Kandidat vom IBEX 35, also wie bei Deutschland der Kandidat von DAX bezeichnet, ja. Und in dem Moment, wo die jetzt sehen, dass ihnen die Regierung ideologisch nicht mehr so passt wie seither, in dem Moment werden die natürlich alles versuchen, um Druck auszuüben auf die Sozialistische Partei und den Pedro Sánchez. Und wir kennen ja die Sozialdemokraten aus der Geschichte. Also ganz ausgeschlossen ist es nicht, obwohl er natürlich da rumgetönt hat, nein, das machen wir nicht und so weiter. Was auch eine Frage ist, wie lange werden sich jetzt die Vorgespräche und die Koalitionsverhandlungen hinter den und vor den Kulissen hinziehen, wenn sich das jetzt wirklich ein paar Monate hinquälen sollte, was ich nicht hoffe, dann hat natürlich die Sozialistische Partei auch immer die Option, dem jeweils anderen zu drohen, mit dem nächsten Bräutigam, der da um sie wirbt, die Koalitionsehe einzugehen. Das heißt, da haben sie einen großen Vorteil. Sie können natürlich Podemos gegenüber sagen, wenn ihr nicht spurt, und ERC besonders, dann können wir immer noch mit Ciudadanos gehen. Und Ciudadanos umgekehrt können sie auch sagen, nö, also wenn ihr uns hier das Messer an den Hals setzt, dann gehen wir natürlich mit den anderen. Sie müssten dann aber versuchen, den ideologischen Salto Mortale zu machen, wenn sie mit Ciudadanos gehen wollen, und müssten das auf irgendeine Art ihren Anhängern erklären, die nämlich, würde ich sagen, zu 70% oder 80% absolut dagegen wären, dass die eine Koalition mit Ciudadanos machen, also der rechtspopulistischen Partei. Hoffen wir, dass es nicht passiert, und Koalitionsverhandlungen, ja, aber ist ja im Moment überhaupt noch nicht klar, ob es überhaupt zu welchen kommt. Jetzt irgend so ein hohes Tier von der sozialistischen Regierung, irgendeine Ministerin, glaube ich, oder so, hat heute Morgen noch gesagt, wir werden versuchen, eine Minderheitsregierung zu bilden. Also die PSOE ganz alleine, und dann werden die aber natürlich bei jeder, bei sich Gesetzesinitiative, ja, bei jeder Abstimmung müssen sie dann einzeln verhandeln mit allen anderen Parteien. Also das wäre extrem schwierig. Ja, was denkst du? Das wäre aber die hat das gesagt heute Morgen, und ich meine, das wäre natürlich dann genau das Gegenteil von dem, was er auch wieder vollmundig angekündigt hat, eine stabile Regierung bilden zu wollen. Gut, aber die taktieren doch jetzt. Das sind doch Drohkulissen, die aufbauen. Das ist eine Drohkulisse an die anderen. Kommt uns jetzt ja nicht mit zu viel Forderungen, oder? Also ich glaube auch, dass es am Ende zu einer Koalition kommt zwischen Sozialisten und Podemos, mit irgendwelchen Unterstützungen oder Duldungen, sagen wir mal, Enthaltungen von den kleineren Parteien. Naja gut, also das ist jetzt das Resultat im Moment. Und also was wirklich frappant war, war dieser Einbruch von der seitherigen Partido Popular, von der PP, von dieser rechtskonservativen Partei. Und jetzt ist natürlich die Situation, was machen die? Ja? Warum haben die nochmal so viel Abgeordnete verloren, die Hälfte ungefähr von denen, die sie hatten? Und wohin sind diese Wählerstimmen gegangen? Einmal ganz klar zu Vox, zu dieser neuen faschistischen Partei. Und die anderen zu Ciudadanos, zu dieser neuen rechten bürgerlichen Partei. Und was wird jetzt da passieren innerhalb von dieser PP? Man weiß es nicht. Also dieser Kandidat da, von denen, dieser Pablo Casado, das ist wirklich nur ein armes Würstchen. Das Einzige, was er macht dauernd, ist immer die Zähne blecken und in die Kamera. Ja, der Typ ist eine Flasche, der ist eine Fehlbesetzung. Ja, das haben wir natürlich direkt gesehen, aber mittlerweile haben es die Wähler auch gemerkt, Gott sei Dank. Das Verhalten in diesen Debatten von ihm, das war wirklich schäbig und würde ich sagen, das war auch so gekünstelt, seine gekünstelte Aufregung, da konnte man richtig dran fühlen, mit dem Mann ist irgendwas nicht in Ordnung, der ist falsch zusammengeschraubt und da sollten Sie lieber jemand anderen nehmen. Die haben natürlich auch eine Option vergessen, die PP, eine interessante, intelligente Frau mal hinzustellen, um diese faschistoide Männerwirtschaft da abzulösen. Diese Option haben sie nicht gemacht und das Ergebnis ist klar. Also wirklich, das Ding ist, also die Leute, die Wähler hat er sowieso nicht überzeugt, dieser Kandidat, und spätestens jetzt ist auch den Leuten innerhalb seiner eigenen Partei klar, dass er eine Flasche ist. Ein Schaumschläger. Und die hatten den ja erst da präsentiert als die Galionsfigur der Renovierung der Partei nachdem sie den abgesägt haben. Ne? Und jetzt ist also klar, der kriegt kein Bein auf die Erde. Ne? Und da jetzt, wie geht es dann weiter bei denen? Entweder, also erstmal Kandidat, anderer Kandidat, und da wäre ja gerade diese Kat da, diese Cayetana Alvarez de Toledo, die steht da schon in Startlöchern. Und dann, wenn die wirklich sehen, die Rechte, dass ihnen jetzt die Fälle davon schwimmen, ist es durchaus möglich, dass die setzen, wieder die Rechte zu vereinheitlichen und erstmal Vox und PP zusammen, ne, um sich irgendwie doch noch zu retten, ja. Und diese Linie, das ist ja die Linie, also dass die ganz Rechte jetzt spekuliert, die PP zu spalten. Ne? Und diese Idee, das verbreitet ja überall dieser Bannon, dieser Steve Bannon, der jetzt der Wahlkampfmanager von Trump, der hat jetzt in Europa, in Brüssel und in Rom auch seine Büros aufgemacht. Und der hatte zwar für Vox schon 15% der Stimmen prophezeit für die Wahl gestern, aber am Ende sind es doch noch nur etwas über 10. Aber diese Leute könnte ich mir durchaus vorstellen, dass deren Strategie jetzt ist, die Reunifica la Derecha, also die Rechte wieder zusammen zu schrauben. Und dann, wenn das passiert ist, dann geht's um die Reconquista, die ja Vox angekündigt hat. Vox will ja jetzt die Wiedereroberung von Spanien in Gang setzen. Also keine Immigranten, keine Muslime mehr. Die Frauen sollen wieder das tun, was die Männer sagen, so wie es immer war. Homosexuelle und Lesben sollen sich wieder verstecken, keine Kriminellen mehr, da muss man hart durchgreifen. Und wir, die Wähler, die sagen dann, ja, wir wollen ja auch nur wieder sicher uns sicher fühlen, ne? Und wir wollen wieder stolz sein auf unser Land, ne? Die Fahne hoch, sie soll uns wieder voranflattern. Ein Spanien soll es geben, keine Autonomien mehr, ne? Oder ist ja egal, Brexit, ne? Raus aus der USA, machen wir Amerika great again, Finnland den wahren Finnen und so. Ich glaube, diese Gefahr, obwohl sie jetzt seit gestern Abend erstmal geringer geworden scheint, ist weiterhin da. Klar, die sind gekommen, um zu bleiben, das weiß mittlerweile jeder. Die haben sich jetzt mal vergriffen in ihrer Taktik und haben auch das Pech, dass die Menschen hier in Spanien sind doch nicht so doof, wie sie gedacht haben. Die Leute hier sind doch in ihrer Mehrheit irgendwo links. Und die hohe Wahlbeteiligung, die Pedro Sanchez gefordert hat von seinen Anhängern, der hat gesagt, Leute, geht wählen, kommt wählen, es geht um die Wurst. Die Angst der Leute vor einem riesigen Rechtsruck und vor einer, sagen wir mal, Italienisierung und Faschisierung der Politik hat die Leute natürlich auch in die Wahllokale getrieben und nicht wie vor 2 Jahren, 2016 bei den Wahlen, wo doch eine hohe Abstinenz war. Das sind alles Faktoren, die gewirkt und genützt haben, diesmal den Linken natürlich, weil die Rechte ja bekanntermaßen ihr Wahlpotenzial doch immer recht ordentlich ausschöpft bei den Wahlen, während die Linke da ihre Probleme hat. Nochmal kurz eine Zwischengeschichte hier. Gestern Abend vor dem Parteihaus in Madrid, vor dem Sitz der PSOE, gab es folgenden Ruf. Hören wir mal. Rivera no, Rivera no. Das rufen die Leute. Und os he escuchado, er sagt jetzt, ich habe euch gehört. Das sind natürlich jetzt die Sachen, die sich hinquälen werden, diese ganzen Koalitionsverhandlungen und was da kommt. Was mir auch noch aufgefallen ist bei den Wahlen, die haben doch einiges geklärt, was mir persönlich gefallen hat, obwohl ich überhaupt nicht zufrieden bin mit der ganzen Situation. Aber was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass die Independentistas hier haben jetzt gesehen, der Rest Spanien ist nicht so faschistisch, wie sie sagen. Die gehen ja immer davon aus, guckt euch an, die Rechten und No Pasaran, rufen die hier, auch Puigdemont, als Rechter, als Rechtsnationalist hat sich dieses No Pasaran auf seine Fahnen geschrieben, sehr kurios, wird in Deutschland auch bewundert und angehimmelt, wie ein kämpfendes, linkes Politzirkustier. Aber immerhin haben die Leute jetzt gemerkt, Spanien ist nicht so faschistisch, wie sie denken und wie sie immer behaupten, besonders hier. Und was noch sehr kurios ist, die Wahlen hier in Katalonien, die Ergebnisse in Katalonien, haben auch was Kurioses wieder ans Tageslicht gefördert. Die Separatisten kommen mit ihren Stimmen auf nicht mehr als 40%. Die haben also mal gerade 40% der Wählerstimmen, eben weil so viele Nicht-Separatisten diesmal wählen gegangen sind, wie bei den anderen Wahlen nicht. Und das müsste diesen Leuten ja auch ein bisschen zu denken geben, dass man mit 40% Wählerstimmenpotenzial keine Mehrheit und nicht sagen kann, die Katalanen, wir Katalanen wollen einen eigenen Staat. Das ist eine große Lüge, die sie behaupten. Und das sollte ihnen zu denken geben, obwohl sie durch das komplizierte Wahlsystem trotzdem eine parlamentarische Mehrheit hätten hier im katalanischen Parlament, müssen sie schon gucken und hingucken, wo sie eigentlich sind und wer sie sind. Und das sind alles ganz gute Signale, die von diesen Wahlen ausgehen, meiner Meinung nach. Ja. Ja, also stimmt, das ist ein interessanter Aspekt, weil wenn man sonst darüber geredet hat, in Katalonien selber, wie viele sind dafür, wie viele sind gegen die Unabhängigkeit, dann kam es auch noch nicht auf 50%, sondern war knapp darunter, die Befürworter. Ja, die haben aber immer behauptet, wenn die anderen alle erstmal wählen könnten, dann wären wir viel mehr. Und dieses Fake ist jetzt abgebrochen. Also gut, und das kam eben, wie du gesagt hast, dadurch zustande, dass sehr viel mehr Leute zur Wahl gegangen sind als jemals. Das waren 75% Wahlbeteiligung und es hat seit überhaupt Wahlen gibt, jetzt nach Franco überhaupt noch nie gegeben. Aber gut, das ist die eine Seite. Und die Kampagne, Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche, die Kampagne, die hat wirklich gezündet von der PSOE. Die PSOE hat gesagt, ihr müsst wählen gehen, wir können den Faschismus nur verhindern, wenn viele, viele Leute, Nichtwähler kommen und das verhindern. Und das haben die Leute wohl gemacht. Offenbar. Und das ist schon klasse. Aber gut, das Problem ist weiterhin für die sozialdemokratische PSOE, dieses Hin- und Her-Lavieren zwischen diesen Unabhängigkeitsbefürwortern in Katalonien und der spanischen Rechten. Ja. Und gibt es einen Spruch von dem Sanchez, vor kurzem hat er doch gesagt, sowohl die Rechten wie die Unabhängigkeitsbefürworter, die haben sich auf den Weg ins Niemandsland gemacht. Wenn das so ist, dann müssen wir ja fürchten, dass die bald hier ankommen. Ja, die stehen hier Schlange bald vor der Tür und pochen an. Weg ins Niemandsland. Schöne Metapher eigentlich, so muss man anerkennen. Gut, ich würde sagen, ein Lied zum Thema, ne? Dann bringen wir das berühmte Lied Wahlsonntag von Reinhard May. Das ist ja nun ein absoluter Knüller und Klassiker, der immer wieder aktuell ist. Wolltest du noch was sagen oder bringe ich das Lied? Ich dachte, du hast... Nee, bring das Lied. Gut, bringen wir mal das Lied. Also, Wahlsonntag von Reinhard May. Que este partido ya no tenía futuro. Que el futuro no nos pertenecía. Que la izquierda de este país se tenía que resignar. Ich freue mich immer mächtig auf den Wahlsonntag, denn was ich an dem Tag so ganz besonders mag, ist die große Monstershow, die Fernseh-Live-Diskussion mit Vertretern von Regierung und Opposition. Die strahlen und lachen über beide Schlitzohren, sie haben diese Wahl zwar wieder haushoch verloren, aber jedes Mal erklären sie mir klipp und klar, dass sie die wahren Gewinner sind, wie wunderbar. Diese Wahl jubelt der erste Zeit und seien Wahn frei. Der Wählertrend geht immer mehr zu unserer Partei. Denn die erdrutschartigen Verluste heute liegen nur an der ungewöhnlich sonderbaren Wählerstruktur. Und in dem, was Sie da eine Wahlschlappe nennen, ist der Aufwärtstrend doch überdeutlich zu erkennen. Sind unsere Verluste waren noch niemals so gut. Der Kurs stimmt weiter so, dieses Ergebnis macht Mut. Unser Sieg, so bricht es gleich aus einem anderen heraus, sieht nur beim ersten Blick wie eine Katastrophe aus. Vorübergehend sind wir zwar im tiefen Wellental, aber dieser Tiefpunkt ist doch wie ein Hoffnungssignal. Man darf die Wechselwähler nur nicht wegdiskutieren und den Wettereinfluss auf sie aus den Augen verlieren. Die Massen wollen uns und das Ganze allein zählt. Und wenn nun heute gerade Sonntag wäre, hätten sie uns gewählt. Sehen Sie unsere Hochrechnung mal im Zusammenhang. Dies ist eine Auferstehung und kein Untergang. Der totale Stimmenschwund, der zeigt doch nur indes einen ganz normalen, segensreichen Schrumpfungsprozess. Sie sehen ja selber, alle Analysen zeigen, die Einbußen sind noch immer ständig im Steigen. Und so gesehen und ganz nebenbei bemerkt, hat uns diese Niederlage ganz gewaltig gestärkt. Und in einem Punkt, da stimmen alle überein. Wir können mit dem Wahlausgang zufrieden sein. Wir haben unser Ziel ganz knapp verfehlt, drauf kam es an. Ach, mit wie wenig man Politiker schon glücklich machen kann. Denn kommen sie dem Abgrund auch immer dichter. Sie zeigen uns doch immer lange lachende Gesichter und geben uns eine Lektion in Genügsamkeit. Das sag ich hier und heute und in aller Deutlichkeit. Niemandsland. Un programa en alemán a Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Element of Crime. es endlich wieder kalt wär, wär ich den ganzen Tag daheim. Ich könnte schlafen bis um 10 und ganz viel Arbeit wär zu tun und ich müsste die nicht sehen, die sich fröhlich lachend anschauen und deren Finger zweimal 10 sich ineinander klammern und die auf diese Art verbunden unter Weißkastanien stehen. Keine Freude mehr am Sommer, keine Lust auf Sonnenschein, keine Wolke, keine Gnade und im Prinzenbad allein. Lass es endlich wieder regnen, damit die Blumen sich erholen und man die Tränen nicht mehr sieht, die die Schwerkraft unerbittlich von den Augen südwärts zieht, auf dass sie irgendwann wie Blöde in das Fußwaschbecken fallen, dass ein jeder, sei es still, sei es jauchzend queren muss, wenn er zum Bade schreiten will. Keine Freude mehr am Sommer, keine Lust auf Sonnenschein, keine Wolke, keine Gnade und im Prinzenbad allein. Das ganze böse Arsenal auf die gute Laune los, die in allen Wasserbecken und auf den Liegewiesen tos. Leg die Schwimmerbecken trocken, mach den Bademeistern klar, dass ihre Hemden nicht mehr weiß und ihre Duschen viel zu heiß sind und ihre Regeln nicht mehr da. Keine Freude mehr am Sommer, keine Lust auf Sonnenschein, keine Wolke, keine Gnade und im Prinzenbad allein. Keine Freude mehr am Sommer, keine Lust auf Sonnenschein, keine Wolke, keine Gnade und im Prinzenbad allein. Escoltant Mi Man's Land, un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM. Und hier beginnt der Katastrophenblock vom heutigen 29. April 2019. Es ist Montag, es ist kurz nach 14 Uhr. Draußen scheint die Sonne, es ist aber trotzdem noch kühl. Die erste Nachricht kommt aus Hamburg. Im Elbchaussee-Prozess gegen 5 Beschuldigte, die während der Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg am 7. Juli 2017 Straftaten begangen haben sollen, hat das Gericht Zweifel an den polizeilichen Ermittlungsakten geäußert. Das meldete am Donnerstag der NDR in einem Beschluss der zuständigen Strafkammer des Landgerichts Hamburg. Von Anfang März heiße es, auf das geschriebene Wort sei wenig Verlass. Demnach sollen Zeugen, die ihnen in den Akten zugeschriebenen Aussagen, in der Hauptverhandlung entschieden bestritten und als Quatsch bezeichnet haben. Thema Krieg in Syrien. USA töteten 1600 Zivilisten in Raqqa. Bei Angriffen der von den USA angeführten Koalition gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat, IS, auf deren frühere Hauptstadt Raqqa in Syrien, sind nach jüngsten Recherchen von Menschenrechtsgruppen rund 1600 Zivilisten getötet worden. Das Militärbündnis habe jedoch nur die Verantwortung für den Tod von 159 Zivilisten übernommen, teilte Amnesty International am Donnerstag mit. Bei der Untersuchung der Opferzahlen arbeitete Amnesty mit der Londoner Organisation Air Wars zusammen. Raqqa war bei der Offensive größtenteils zerstört worden. Viele Bombenangriffe waren ungenau. Zehntausende Artillerieattacken erfolgten willkürlich, kritisierte Frau Donatella Rovera von Amnesty International. Lissabon. Tausende Menschen haben sich am Donnerstag in Lissabon und anderen Städten Portugals an Demonstrationen und Kundgebungen zum 45. Jahrestag der Nelkenrevolution von 1974 beteiligt. Zuvor hatte auch die Nationalversammlung an den Sturz des faschistischen Regimes durch progressive Militärs erinnert. In dem mit roten Nelken geschmückten Plenarsaal forderte unter anderem die kommunistische Abgeordnete Diana Ferreira, die Werte des April zu verteidigen. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Spanien vor schwieriger Regierungsbildung. Zwar wurden die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Sanchez mit knapp 29% stärkste Kraft. Sie brauchen aber einen Koalitionspartner. Die konservative Volkspartei verlor die Hälfte ihrer Mandate. Und erstmals zieht die ultrarechte Vox-Partei ins Parlament ein. Weltweite Militärausgaben steigen erneut. Im vergangenen Jahr wurden 1,6 Billionen Euro für Rüstungsgüter ausgegeben. Das ist der höchste Stand seit 30 Jahren, wie das Friedensforschungsinstitut SIPRI berichtet. Spitzenreiter bleiben die USA. Deutschland liegt auf Rang 8. Kommandeur des Gefangenenlagers Guantanamo, Ring, entlassen. Man habe das Vertrauen in seine Führungsqualitäten verloren, teilte das US-Militär mit. Rings bisheriger Stellvertreter werde die Leitung des Lagers kommissarisch übernehmen. In dem Gefängnis auf Kuba werden mutmaßliche islamistische Terroristen ohne Prozess festgehalten. CDU-Spitze berät über Klimawandel und Zukunft der deutschen Autoindustrie. Hintergrund ist auch die kürzlich angestoßene Debatte über eine CO2-Abgabe. Sie soll den Ausstoß von Treibhausgasen verteuern. Die Unionsfraktion will die Bürger dadurch aber nicht zusätzlich belasten. Schwere Überschwemmungen in Mosambik. Im Norden des Landes sind etwa 160.000 Menschen betroffen. Rettungsteams konnten erst in einige Gebiete vordringen. Zuvor hatte der Wirbelsturm Kenneth mehr als 35.000 Häuser zerstört. Es war bereits der zweite schwere Sturm innerhalb von 6 Wochen. Das Wetter. Im Westen zunächst eine Mischung aus Sonne und Wolken, sonst oft stark bewölkt und gebietsweise Regen. Im Nordosten im Tagesverlauf sonniger. Höchstwerte 6 bis 20 Grad. Weitere Meldungen im heutigen Niemandsland im Katastrophenblock. Eine Meldung aus Wien. Österreichs Parlament beschließt Sozialkürzungen. Das österreichische Parlament hat am Donnerstag mit den Stimmen der Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ eine Neuregelung der Sozialleistungen beschlossen, die vor allem für Zuwanderer und Familien mit vielen Kindern Einschnitte enthält. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner erklärte, dass mit der Reform 70.000 Kinder von der Regierung in ein chancenloses Leben geschickt würden. Die KPÖ Steiermark kritisierte, dass durch das neue Gesetz Bezieherinnen und Bezieher von Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe keine Wohnbeihilfe oder Wohnunterstützung mehr bekämen. Allein in der Steiermark seien davon tausende Menschen betroffen, denen der Verlust ihrer Unterkunft droht. Die Kommunisten wollen im Landtag Maßnahmen zur Unterstützung der Betroffenen beantragen. Thema 1. Mai. In zwei Tagen ist ja der 1. Mai und da gibt es wieder den Internationalen Kampftag der Arbeiterklasse. Ein Blick auf Produktionsverhältnisse und Widerstand gegen Kapitalinteressen, den tut Frau Susanne Knütter und Herr Simon Zeise. Die schreiben in der Jungen Welt Folgendes. Die sagen, die Bundesrepublik setzt seit Jahren auf Lohndumping und Exportwirtschaft. Die Autobranche, ein Schlüsselbereich der deutschen Industrie, befindet sich im Umbruch. In strukturellen Krisen bauen Konzerne Arbeitsplätze ab, verlagern die Fertigung an Standorte mit für sie günstigere Bedingungen, Lohnbedingungen vor allem, und versuchen ihr Glück mit Investitionen in neue Produktionsvorhaben. In der Automobilindustrie passiert all das gleichzeitig. Die Interessensvertreter der Beschäftigten haben in der Vergangenheit in solchen Situationen sogenannte kooperative Strategien bevorzugt. Die Gefahr besteht, dass sie versuchen, diese Krise wieder sozialpartnerschaftlich zu lösen. Das heißt, auf Kosten der Arbeiter und Arbeiterinnen. Doch es geht auch anders. Betriebsschließungen können abgewendet werden, beschreibt Manfred Jansen in seinem auf Erfahrungen beruhenden Roman »Ihr seid Träumer«, sagt der Traum. Im Gespräch mit Junge Welt erläutert er die Notwendigkeit, gewerkschaftliche Strategien immer wieder anzupassen, nicht vorschnell Kompromisse einzugehen und die moralische Hegemonie in der Auseinandersetzung zu gewinnen. Dafür ist es wichtig, sich über das Verhältnis von Kapital und Arbeit und die damit zusammenhängenden Interessen keine Illusionen zu machen. Als vor 100 Jahren die SPD-geführte Reichsregierung den 1. Mai zum Feiertag erklärte, stand nicht der Kampftag der Arbeiterklasse im Mittelpunkt. Im Gegenteil, die sozialistischen Forderungen der streikenden und protestierenden Lohnabhängigen, die die Nationalversammlung nicht umsetzen wollte, sollten einmal mehr eingehegt werden. Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter kämpften für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Doch darüber hinaus engagierten sie sich auch gegen Aufrüstung und Krieg sowie die gefährlich stärker werdende Rechte. Welche Forderungen die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nun in den Mittelpunkt stellt, erläutert deren stellvertretender Vorsitzender Frank Wernicke. Paradebeispiel für Widerstand gegen kapitalistische Verwertungslogik ist der Kampf der Beschäftigten in Krankenhäusern. Er hat in den letzten Jahren einiges in Bewegung gebracht. Tarifverträge schreiben höhere Personalvorgaben fest und über ein Bundesgesetz soll Pflege refinanziert werden. Sogar Ärzte streiken wieder und die Deutsche Krankenhausgesellschaft spricht sich jetzt auch für eine am Bedarf orientierte Personalbemessung aus. So, Verbesserungen scheinen auf den Weg gebracht zu sein. Das Gleiche will Verdi jetzt auch für die Beschäftigten in der Altenpflege. Dabei hat Bundesbildungsministerin, eine gewisse Frau Anja Karliczek von der CDU, angekündigt, die Berufsausbildung mit neuen einheitlichen Abschlüssen attraktiver zu machen. Auch die Vergütung soll angehoben werden auf etwa 500 bis 700 Euro je nach Ausbildungsjahr. Karliczek verspricht sich davon, auf lange Sicht den Fachkräftemangel, der ja immer so beschworen wird, zu beheben. Doch reichen diese Maßnahmen weder aus, noch werden sie die grundlegenden Missstände damit beheben. Die Unternehmer sind eher auf der Suche nach den billigen Arbeitskräften. Saisonarbeiter werden aus dem Ausland angeworben und nach Deutschland eingeführt. Teilweise herrschen in der Landwirtschaft sklavenähnliche Verhältnisse. Die Beschäftigten haben keinen Arbeitsschutz, müssen bis zu 14 Stunden pro Tag auf dem Feld schuften und das 7 Tage in der Woche. Viele Beispiele zeigen, es geht auch anders, heraus zum 1. Mai, Leute. Ja, so wichtig diese Sachen sind, oder, weiß ich, Kündigungsschutz oder Mindestlohn festsetzen und so, das muss sein, das ist ungeheuer wichtig, das ist klar. Aber dass es im Grunde um mehr geht, da kommt ja der 1. Mai gerade recht. Ja? Also, dass es gegen Ausbeutung überhaupt geht, Unterdrückung, Und das Endziel eben immer sein muss, eine klassenlose Gesellschaft. Da erinnert man sich gern dran am 1. Mai. Und natürlich ist es immer besser, zu diesen revolutionären Mai-Demonstrationen hinzugehen und nicht zu diesen großen, von den Gewerkschaften organisierten. Da fühle ich mich immer so ein bisschen dran erinnert, an so eine, wie so eine Fronleichnamsprozession, die da stattfindet. Na gut, und ich weiß jetzt nicht, ob das Zufall ist oder nicht. Auch am 1. Mai, und zwar abends um 21 Uhr, ist das erste Semifinale zwischen Barca und Liverpool. Und da kann man sich jetzt natürlich fragen, welcher von diesen beiden Clubs repräsentiert die Arbeiterklasse besser? Was meinst du denn zu diesem Thema? Also Messi, der repräsentiert die Milliardärskaste, und alles andere ist, sagen wir mal, Sozialromantik der also alten Fußballfans. Von der Tradition her würdest du sagen, dann ist es eher Liverpool, wer die Arbeiterklasse vertritt. Ich würde sagen, als alter diese Arbeiterclub und so. Die Hüllen, die sie uns heute bieten, da ist nicht mehr das drin, was draufsteht. Im Liverpool ist nichts mehr drin. Weder Tradition noch Arbeiterklasse noch irgendetwas, was überhaupt mit der Stadt Liverpool zu tun hat. Das sind internationale Finanzprodukte. Die Spieler werden an internationalen Börsen gehandelt. Das sind abgehobene, hochnäsige Millionäre und Multimillionäre. Und die haben mit der Arbeiterklasse ungefähr so viel zu tun wie ein Fisch mit einem Fahrrad. Und kommen wir wieder zurück zur Arbeiterklasse, weil es gibt ein Problem, das die Arbeiterklasse hat, dass diese fußballverwöhnten Millionärlinge nicht haben. Die Arbeiterklasse leidet nämlich unter Erwerbsarmut. Getting poor by working. Lohnarbeit macht nämlich arm und immer ärmer. Mehr als jeder vierte Vollzeitbeschäftigte, Achtung, im Osten, verdient weniger als 2000 Euro brutto. Auch Fachkräfte, wie es so schön heißt, sind betroffen. Als Gerhard Schröder 2005 in Davos prahlte, seine Regierung habe einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt, so ein krummer Hund, hat er nicht geflunkert. In der Bundesrepublik ist nicht allein der Teil der Bevölkerung arm, den die Kapitalistenklasse für ihre Geschäftszwecke vorübergehend oder dauerhaft nicht benötigt. Auch die sogenannte Erwerbsarmut, also die Art von relativer Mittellosigkeit, die Menschen trifft, die zwar Lohnarbeit verrichten, damit aber weniger als 60% des mittleren Einkommens erzielen, hat sich seit 2004 mehr als verdoppelt. Unter den EU-Ländern hat nur Bulgarien eine ähnlich beeindruckende Negativbilanz vorzuweisen. Das ist ja schon mal was, wo man seine Wut dran festmachen kann. Wie das im Detail aussieht, ist einer am Sonntag bekannt gewordenen Antwort des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, BMAS, auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann von Die Linke zu entnehmen. Achtung, 16% aller Vollzeitbeschäftigten in der Bundesrepublik, nämlich 3,38 Millionen, verdienen demnach weniger als 2000 Euro brutto im Monat. In Westdeutschland kamen nach den neuesten Zahlen, die von Ende 2017 stammen, 2,32 Millionen Vollzeitbeschäftigte, das sind 13,5%, auf weniger als 2000 Euro brutto. In Ostdeutschland 1,06 Millionen. In den ostdeutschen Ländern ist damit fast jeder dritte Vollzeitbeschäftigte im unteren Bereich des Niedriglohnsektors tätig. Spitzenreiter sind Mecklenburg-Vorpommern mit 32,6%, Thüringen mit 30,2% und Sachsen mit 30,1%. Das westdeutsche Bundesland mit dem relativ höchsten Anteil von in Vollzeit arbeitenden Armen ist Schleswig-Holstein mit 17,4%. Eine weitere ebenfalls am Sonntag verbreitete Antwort des BMAS auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten René Springer von der AfD enthält nähere Angaben zum Verdienstniveau einzelner Berufsgruppen. Am ärmsten dran waren diesen Zahlen zufolge die Beschäftigten der Reinigungsberufe mit einem mittleren Bruttoeinkommen von 1.861 Euro. Kaum besser geht es den Menschen, die im Tourismus, in Hotels und Gaststätten Lohnarbeit verrichten. Sie wurden im Mittel mit 1.961 Euro brutto im Monat bezahlt. Danach folgen die Land-, Tier- und Forstwirtschaftsberufe mit 2.154 Euro. Das sind wohlgemerkt die Bruttomonatsverdienste im bundesweiten Branchendurchschnitt. Das signifikante West-Ost-Gefälle auch innerhalb des Niedriglohnsektors der Niedriglohnbranchen, etwa bei Verkäuferinnen im Einzelhandel, die im Osten eine weiterhin tarifvertragsfreie Zone ist, muss bei der Bewertung beachtet werden. Innerhalb der Betriebe des Niedriglohnsektors sind die Verdienstmöglichkeiten noch einmal ungleich verteilt. Wer als Helfer im Jahr 2017 in Vollzeit in Hotels und Gaststätten in Ostdeutschland gearbeitet hat, verdiente im Mittel nur 1610 Euro. Wer mit gleichem Status in Reinigungsberufen tätig war, lediglich 1633 Euro brutto. In Westdeutschland landeten Helfer bei Sicherheitsdiensten mit im Mittel 1768 Euro im unteren Bereich der Skala. Dass derlei an der fehlenden Qualifikation der Beschäftigten liege, ist eine Legende. In der Kommunikations- und Werbebranche, wo Hoch- und Fachhochschulabschlüsse die Regel sind, kommen Fachkräfte in Ostdeutschland nur auf 1902 Euro. Viel zu viele Beschäftigte werden mit Niedriglöhnen abgespeist, erklärte Sabine Zimmermann am Wochenende mit Blick auf diese Zahlen. Steigende Preise und die explodierenden Mieten führen dazu, dass man mit weniger als 2000 Euro brutto nicht mehr weiterkomme. Es sei, befand Zimmermann, ein Skandal, dass insbesondere der Osten weiterhin so deutlich abgehängt ist. Überlegen wir mal, wer also 2000 Euro brutto verdient, der hat vielleicht 1300 Euro netto, zahlt 800 Euro Miete, und mit dem Rest muss er gucken, dass er bis zum Monatsende nicht am Hungertuch nagt, oder? Was meinst du, Werner? Naja, offensichtlich. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Arbeitsarmut, die hat es... Ja, jetzt muss man sich sagen, das hat es doch früher nicht gegeben, oder? Unter Willi? Also in den 70er Jahren gab es das nicht. Das muss man jetzt sagen. Das gab es in den USA, aber hier nicht. Und unter Adolf Hitler auch nicht, oder? Ja, das ist was anderes. Der hat ja die Autobahn gebaut. Da haben die Leute ja alle Riesengelder an den Autobahnen verdient. Kleiner Scherz am Rande. Gut, es sieht also schlecht aus. Wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt, hatten wir ja gesagt. Die Leute müssen halt sich alles wieder erkämpfen. Kommen wir mal jetzt noch einmal zu den Wahlen in Spanien zurück. Gucken wir mal, was der Spiegel hier schreibt. Werfen wir mal einen Blick in die deutsche Presse, wie die das Thema bewerten. Da heißt es, erst feiern, dann schachern. Spaniens Wahlsieger Sanchez. Sozialdemokraten können doch noch siegen. Spaniens Premierminister Pedro Sanchez macht seine Partei zur stärksten Kraft. Aber jetzt muss er eine Mehrheit suchen und dafür mit regionalen Nationalisten verhandeln. Ganz plötzlich hat sich die Ferrazstraße in ein rotes Fahnenmeer verwandelt. Madrid, Sonntagabend, 22 Uhr. In den vergangenen Stunden sind immer mehr Menschen zum Hauptquartier der spanischen sozialistischen Arbeiterpartei geströmt, angelockt von den guten Hochrechnungen, die Parteibanner in Taschen und Plastiktüten. Jetzt schwenken sie ihre roten Fahnen, singen, scherzen. Und als die Großbildleinwand vor dem Gebäude das Konterfei von Pedro Sanchez zeigt, jubeln sie. Haz que pase, lautete die Wahlkampfparole des Premierministers. Frei übersetzt, mach es möglich. Das hat nicht ganz geklappt. Die Spanier haben es nicht möglich gemacht, dass Pedro Sánchez Pessoe eine Mehrheitsregierung mit der linksalternativen Podemos bilden kann. Dazu fehlten den beiden Parteien ein paar hunderttausend Stimmen. Gut, aber was sehr auffällig ist, Werner, wann haben Sozialdemokraten in Westeuropa letztmals so einen Sieg gefeiert? Mit fast 29%, die SPD kann davon nur träumen, die liegen bei 18% oder bei 20, ist Sánchez' Partei die stärkste politische Kraft in Spanien. Das erste Mal seit 11 Jahren und mit gewaltigem Abstand. Sie hat nach derzeitigem Stand 123 Sitze im Parlament errungen, so viele wie die zweit- und die drittstärkste Partei zusammen. Die rechtskonservative PP 66 Sitze und die rechtsliberalen Ciudadanos 57 Sitze. Das hat die PSOE zuallererst diesen Konkurrenten zu verdanken. Die beiden Mitte-Rechtsparteien wollten Sanchez die Macht abnehmen und dafür sogar mit der rechtsextremen Vox paktieren, schreibt der Spiegel. Doch selbst mit den rund 10% der Ultrarechten kommen sie nicht annähernd auf die Mehrheit. Der große Rechtsruck ist ausgeblieben. Weil du gesagt hast, wann ist es zum letzten Mal passiert in Europa, dass eine sozialdemokratische Partei relativ klar Wahlen gewonnen hat, weiß ich jetzt auch nicht, vielleicht Portugal. Ja, Portugal, oder, ne? Ja. Und auch Griechenland, da waren ja diese Tsipras und in Portugal auch die Sozialdemokraten. Ja, also gut, natürlich ist das erstmal eine gute Nachricht, aber man sollte sich nicht blenden lassen. Ja. Die eigentliche Gefahr ist diese Tendenz jetzt nicht nur in Spanien, sondern überall. In Deutschland AfD, in Österreich, in Frankreich, in Großbritannien hat jetzt der diese ganze Brexit-Geschichte angeleiert hat, dieser Farage, damals UKIP hieß seine Partei, ja. Der hat jetzt eine neue Partei gegründet und die heißt nur Brexit-Partei, sonst gar nichts. Ja. Und in den letzten Umfragen zufolge liegt der jetzt vorne in der Wählergunst. Also das ist die Tendenz. Ne. Und hier in Spanien haben wir jetzt eben diese Vox, die ja jetzt, wie gesagt, nur 10% der Stimmen bekommen hat, aber die eben die beiden anderen rechten Parteien quasi vor sich her treibt. Ja. Und wenn man sich den Typen anguckt, der Vorsitzende ist von dieser Partei, Santiago Abascal heißt er, den brauchst du dir nur anzugucken. Ne. So ein untersetzter, bulliger Typ, ne, der hat praktisch keinen Hals, aber dafür einen Stiernacken, einen brutalen Gesichtsausdruck. Das, er ist es auch, nach dem, was er sagt und denkt, ein Faschist, homophob, machistisch, Rassist, und 10% der Leute wählen den und die haben ungeheuren Einfluss auf die anderen rechten Parteien. Und wer wählt, wer ist der Wähler von dieser Partei, wie überall in den anderen Fällen auch in Europa, einer, der sich von den traditionellen Parteien nicht vertreten fühlt, der sich abgehängt fühlt, ungerecht behandelt, der sieht, dass es ihm immer schlechter geht und bis hierher hat er ja recht, das bestreitet ja niemand, ne? Aber ist eben nicht in der Lage zu sehen, was dahinter steckt, ne? Warum das so ist und kommt dann eben zu dem Kurzschluss. Da muss einer her, der aufräumt, der für Ordnung sorgt, der was tut für die kleinen Leute, der ruft nach einem starken Mann. Und das kann, ist jetzt hier in Spanien dieser Typ von Vox und es ist in den USA Trump oder der Bolsonaro in Brasilien oder Adolf Hitler oder Salvini in Italien oder Franco, und das ist halt das Ding. Wenn die Leute erstmal vergessen, dass sie zu einer bestimmten Gesellschaftsschicht gehören, nämlich der Arbeiterklasse, auch wenn sie mit Anzug und Krawatte im Büro sitzen, ne, sind sie Arbeiterklasse. Ja? Und deshalb, einfach deshalb müssen sie angehen gegen die Interessen der anderen Klasse, ne, die Klasse der Kapitalbesitzer. Und wenn sie das erstmal vergessen, die Leute, dann ist jeder Dummheit Tor und Tür geöffnet. Ne? Dann beginnt es eben, wie wir vorher schon gesagt haben, die Sehnsucht nach der glorreichen Vergangenheit, wo Spanien noch die halbe Welt beherrscht hat, oder Großdeutschland, oder der britische Commonwealth und von Anfang vom letzten Jahrhundert, dann diese Zeit wird dann herbeigesehnt, wo wieder, wo wir noch wer waren und wo man uns geachtet hat. Ne? Also ich glaube, das ist das eigentlich wichtige Resultat von der Wahl gestern. Ne? Paar Sitze mehr oder weniger bei den anderen Parteien oder sehr viel erhoffe ich nicht von dieser sozialistischen Regierung. Hoffentlich irre ich mich. Jetzt Natalia Bachmeier zugeschaltet. Frau Bachmeier, was wird sich denn nach dieser Wahl, so wie es jetzt aussieht, in Spanien politisch ändern? Also was sich erstmal nicht ändern wird, ist, dass wenn nicht größere Verwerfungen kommen, Pedro Sanchez weiter regieren kann. Was sich ändern könnte, ist, dass er komfortabler weiter regieren kann als bisher. Er hatte ja im Februar das Handtuch geworfen und hatte Neuwahlen ausgerufen und man hat dahinter Kalkül vermutet, dass er sich eine breitere Machtbasis verschaffen will. Das hat zumindest funktioniert. Das heißt, er muss sich die parlamentarischen Mehrheiten jetzt nicht mehr ganz so mühsam zusammensuchen wie noch vorher. Es gibt allerdings die Regionalparteien, insbesondere die Katalanen, die, naja, sag ich mal, für ein bisschen extravagante Sonderwünsche bekannt sind, mit denen sie sich gerne Stimmen abhandeln lassen. Das könnte nach wie vor ein relativ kompliziertes Geschäft werden. Andererseits hat Pedro Sanchez in der zweiten Kammer des Kongresses, im Senat, jetzt eine Mehrheit. Das heißt, hat er ein Gesetzesprojekt einmal durchbekommen, dann wird er dort nicht mehr so leicht blockierbar sein wie noch zuvor. Ganz kurz noch, was bedeutet denn dieses Wahlergebnis für Spaniens Verhalten innerhalb der Europäischen Union? Also da hat Pedro Sanchez nach seiner Siegesrede gestern oder in seiner Siegesrede ein ganz klares Signal ausgesandt. Wir sind als Regierung da, um Europa zu stärken, nicht um Europa zu schwächen. Und man muss auch sagen, mit Europaskepsis lassen sich hier in Spanien nicht viele Punkte machen. Selbst die Rechtspopulisten von Vox haben gemerkt, das ist kein Thema, wo man Stimmen fangen kann. Also das ist hier überhaupt nicht angezeigt. Natalia Bachmeier aus Madrid zugeschaltet. Vielen Dank. Ja, interessant, ne? Das war also die Analyse von Frau Natalia Bachmeier aus dem ARD-Studio in Madrid. Verschiedene andere Zeitungen haben natürlich auch dieses Thema jetzt behandelt. Gucken wir mal, was die Taz zum Thema sagt. Ich hole die mal gerade. Schon die Schlagzeile ist interessant. Da heißt es, Katalonien lässt sich nicht aussitzen. Das ist ein Kommentar zur Wahl in Spanien. Wie und mit wem macht Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez weiter? Wer glaubt, er könne den Konflikt um Katalonien ignorieren, irrt. Na gut, das wissen wir mittlerweile alle. Das schreibt Herr Rainer Wandler. Der ist also der Spanien-Experte in der Taz. Er sagt, es kam weniger schlimm als befürchtet. Die rechtsextreme Partei Vox ist bei den Wahlen am Sonntag zwar ins spanische Parlament eingezogen, aber bei weitem nicht mit der Stärke, die viele Umfragen befürchten ließen. Und besser noch, die drei Rechtsparteien neben Vox, die konservative Partido Popular, PP, und die rechtsliberalen Ciudadanos, CS, summieren sich nicht zu einer Regierungsmehrheit. Spaniens Sozialistenchef Sanchez bleibt Ministerpräsident. Doch damit sind alle Sicherheiten schon aufgezählt. Denn wie Sanchez weitermacht und vor allem mit wem und wofür, ist die große Frage. Er hat zwei Möglichkeiten. Zum einen könnte er auf Ciudadanos zugehen, zwar kündigte deren Anführer Albert Rivera am Wahlabend noch einmal mehr an, in die Opposition zu gehen. Doch wer Rivera und seine bisherige Politik beobachtet hat, weiß, dass dieser seine Meinung gerne ändert, wenn es nur die Richtigen von ihm verlangen. Ja, und das ist bereits geschehen. Die Wirtschaftspresse, die Interessen der spanischen Großunternehmen vertritt, forderte Rivera schon in den Ausgaben vom Montag auf, sich mit Sanchez zusammenzuschließen. Ciudadanos als Juniorpartner würde weitere Steuererleichterungen und Arbeitsmarktreformen im Interesse der Wirtschaft bedeuten. Doch das wäre von Seiten Sanchez ein Betrug am Wähler. Denn er hat im Wahlkampf eine sozialere Regierung und die Rücknahme eines erheblichen Teils der Sparpolitik versprochen. Genau das brachte ihm den ersten Sieg der Sozialisten seit 11 Jahren ein. Auch dafür gibt es eine Mehrheit. Sanchez könnte seine Versprechen zusammen mit den Linksalternativen von Unidos Podemos umsetzen. Der Konflikt wird aber nicht verschwinden, heißt es dann. Kommen wir zum Thema Katalonien. Sicher, er braucht dafür auch die Stimmen von Regionalparteien, darunter der katalanischen Separatisten. Leicht wird eine solche Regierungsbildung nicht, denn die Katalanen wollen, also die katalanischen Separatisten, wollen eine Lösung für ihr Anliegen. Auch deshalb könnte Sanchez und Rivera versucht sein, letztendlich doch zu paktieren. Doch wer glaubt, er könne den Katalonien-Konflikt ignorieren, so schreibt Herr Wagner in der Taz, weil die Katalanen in einer Koalition der Sozialisten mit den betont antikatalanistischen CS keinen Einfluss auf die Regierung haben, täuscht. Das Thema Katalonien lässt sich nicht aussitzen. Der Konflikt kann nicht jahrelang verschleppt werden. Und er wird auch nicht einfach wieder verschwinden, als wäre es nie gewesen. Der schwierigere Teil ist in diesem Fall der bessere. Ein ständiger Dialog, wie er für das Zustandekommen einer Linksregierung notwendig wäre, ist eine Herausforderung, aber auch eine große Chance für ein neues Spanien, in dem alle Platz haben. Gut, klingt alles sehr versöhnlich und ich habe auch gestern Abend Stimmen gehört. Wir haben mit Freunden zusammengesessen und haben das alles kommentiert. Da bemerkte eine Freundin von mir, die sagte, das Beste, was der Sanchez machen könnte, wäre, die ERC in die Regierung zu holen und die praktisch einzubinden. Das wäre eine Wiederintegrierung dieser Leute in die gesamtterritoriale Politik Spaniens. Also keine unkluge Maßnahme. Naja, von Sanchez und den Sozialisten aus gesehen vielleicht schon, nur das wird nicht gehen, weil die ERC, sind stur wie die Esel. Die ERC würde da nicht mitmachen, schon deshalb nicht, weil sie dann Angst haben, wieder von Puigdemont und seinen Freunden und von der CUP angeschossen zu werden als Landesverräter. Volksverräter. Ja. Volksverräter, genau. Also schon deshalb geht es nicht. Das war also eine Meinung aus der Taz. Einbinden hieße natürlich, die braucht man und die kriegen was, aber die kriegen nicht das, was sie wollen. Sanchez hat ja ganz klar gesagt, die spanische Verfassung ist für ihn unantastbar. Referendum und Unabhängigkeit wird es unter ihm nicht geben, das ist klar. Das heißt, was wollen diese Leute dann? Mehr Autonomie könnten sie kriegen, ein paar mehr Milliarden könnten sie kriegen. Nur dann besteht die Gefahr, dass sie diese Milliarden wieder benutzen für ihre separatistische Propagandageschichte und diesen ganzen Zirkusrummel um die Republik. Und dann wären wir wieder in der Endlosschleife, da wo wir vor 2-3 Jahren schon einmal waren. Ein Dilemma, mal gucken. Wasch mir das Fell und mach mich nicht nass, Pedro Sanchez. Die Barcelona-Nachrichten vom heutigen Montag, dem 29. April 2019. Notícies de Barcelona, Niemandsland. Das erste Thema, die Stadt und der Dreck. Vergessen wir nicht, in knapp 4 Wochen sind Wiederwahlen, und zwar hier die Munizipalwahlen, die Rathauswahlen in ganz Spanien. Ich hatte ja eingangs einen kleinen Bericht gebracht von unserem Stand am San Jordi-Tag auf den Ramblas. Da standen wir von Contrabanda FM, Radioleute, Radioaktivisten, und haben uns mit dem Publikum unterhalten, haben informiert. Und danach bin ich ein bisschen die Ramblas runtergeschlendert. Und wen sehe ich da? Wer kommt mir entgegen? Die Bürgermeisterin, Frau Ada Colau. Die ging ungefähr an dem Centre d'Art Santa Monica auf der anderen Bürgersteigseite, kam sie mit 2 Herren, mit 2 Männern und völlig normal da angeschlendert. Und da waren 3 Frauen, 2 Katalaninnen und eine Frau, die war zu Besuch aus Madrid. Die haben sich gleich auf Ada Colau gestürzt und wollten ein Selfie haben. Ada Colau war da sehr kulant und hat gesagt, natürlich mache ich gerne. Sie lächelte, noch nicht mal verkrampft, die lächelte einfach. Und ich habe mich einfach damit dran gestellt. Und die Frau hat dann das Selfie, also unser Foto mit Ada Colau, uns dann nachher auch zugeschickt. Eine Bürgermeisterin zum Anfassen, die läuft ohne Leibwächter, völlig ruhig über die Ramblas an einem San Jordi-Tag. Sie nimmt ein Bad in der Menge und das muss man natürlich erwähnen. Aber kommen wir zum Thema die Stadt und der Dreck. Keine andere Stadt wie Barcelona hat so viel Geld in Stadtreinigungsmaßnahmen investiert. Mal gucken, was dabei rausgekommen ist. Kurz vor den Munizipalwahlen in Spanien werden vielleicht die einen oder anderen Wähler auch das Thema Sauberkeit ein wenig in Rechnung stellen. Denn bei diesen gewaltigen Menschenmassen an Touristen ist der Müll und der Gestank leider allgegenwärtig. Die Organización de Consumidores y Usuarios, die OCU, hat soeben ihren 4-Jahres-Bericht über die Sauberkeit der Städte veröffentlicht. und die Sauberhaltungspolitik der verantwortlichen Rathäuser. Das Ergebnis ist insgesamt negativ. Das Niveau an Exkrementen, Farbschmierereien und Schmutz ist in der letzten Legislaturperiode gestiegen. Von den 60 in Spanien untersuchten Städten ist bei 39 eine Verschlechterung der Sauberkeit zu verzeichnen. Unter den schmutzigsten Städten erscheint auf der Liste der UCU Barcelona ungefähr in der Mitte der Skala mit 51 von 100 Punkten. Die schmutzigste Stadt liegt im Norden in Bilbao und in einem Vorort von Madrid. Doch muss vermerkt werden, dass Barcelona die Stadt ist, wie ich auch vorhin gesagt habe, die am meisten in Reinigungsmaßnahmen investiert hat. 106 Euro pro Einwohner ist das im Jahr. Dennoch bewerten die Einwohner nur die Parks als zufriedenstellend. Nur die Parks sind nach Meinung der Einwohner zufriedenstellend sauber. Die Straßen und Plätze hingegen fallen durch, beziehungsweise werden als zu schmutzig bewertet. Was auch ein Problem ist, ich merke das bei uns in der Straße, diese Street-Eating-People, da gibt es immer mehr so Straßenverkaufs-Imbiss-Restaurants. Da stehen die Leute dann oder sitzen auf den Bänken, die eigentlich für alte Leute gedacht waren, sitzen die Touristen auf den Bänken und essen dann aus der Hand ihre Pizzateile und ihre Schlürf-Wox. Und davon fällt natürlich dann auch eine ganze Menge auf die Straße und verschmiert dann das Pflaster und so weiter. Man braucht das nicht noch weiter auszumalen. Man kann sich vorstellen, Street Eating in Barcelona ist zu einer Plage für die Anwohner geworden, weil es nämlich schmutzig ist, stinkt und wenn es wärmer wird, kommen natürlich Insekten und Ratten. Thema Kreuzfahrtschiffe, die wegen ihren gewaltigen Stickstoffoxidausstößen gefürchteten Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Barcelona beinahe täglich anlegen und tausende Touristen ausspucken. Das geschieht unten an der Moll Adossat, sollen bald weniger schwarzen Ruß in den Himmel blasen. Die Aida Nova, so heißt das Schiff, hat am Freitag angelegt. Ein riesiges Kreuzfahrtschiff, eine schwimmende Bettenburg. Und dieses Schiff soll dank ihres sauberen Flüssig-Naturgases bis zu 80% weniger Stickstoffe ausblasen. 2018 wurden 3 Millionen Kreuzfahrttouristen nach Barcelona gebracht bzw. durch den Hafen geschleust. Achtung, da sind natürlich Mehrfachzählungen möglich. Eine weitere Meldung zum Thema Barcelona. Es geht um Mobbing von Immobilienhaien gegen Mieter hier in Barcelona. Am Donnerstag gelang es ca. 50 Anwohnern eine Zwangsräumung im Raval, Stadtteil Raval, hier im Zentrum von Barcelona zu verhindern. Das Rathaus hat vor, dem Hauseigentümer ein Bußgeld von 90.000 Euro aufzubrummen, weil er den Mietern vor der versuchten Zwangsräumung nicht den vorgeschriebenen Ersatzwohnraum angeboten hat. Olno Espalter G Nummer 6 SL heißt der Haifisch. Es handelt sich um ein vierstöckiges Gebäude neben der Filmotheca. Die Haie sind in diesem Fall israelische Spekulanten, ein israelischer Immobilienspekulationsfonds, der schon mehrere Gebäude im Raval aufgekauft hat. Die Consigliera für die Altstadt hier, Frau Galapin, hat den Mietern die volle Unterstützung des Rathauses versprochen. Aber wie gesagt, dem Rathaus sind leider in vielerlei Hinsicht auch oft die Hände gebunden, weil viele Kompetenzen nicht beim Rathaus liegen, sondern viele liegen bei der Generalitat de Catalunya und die tut nichts für die Menschen, die hier wohnen und natürlich auch beim Staat, bei nationalen Gesetzen. Sogenannte Renovierungsarbeiten der Immobilienhaie konnten schon verschiedene Male nach dem Gesetz 24/2015 gestoppt werden. Dieses Gesetz schreibt nämlich vor, Sozialwohnungsersatzraum zur Verfügung zu stellen. Dadurch, dass diese Miethaie und diese Spekulationsfonds das nicht tun, hat das Rathaus da einen Hebel und eine Möglichkeit, die Mieter eigentlich noch zu schützen, noch die schützende Hand drüber zu halten. Wie gesagt, am 26. Mai gibt es Wahlen hier in der Stadt und wir haben leider den bösartigen Verdacht, wenn die Barcelona en Comú unter Ada Colau nicht mehr im Rathaus sitzen, sondern die ja, sagen wir mal, rechts und halbrechts Katalanisten dran sein werden, die werden dieses Thema dann natürlich wieder ordentlich in Geld ummünzen und sich dann auch wieder mit ihren Klicken die Taschen füllen, was Barcelona in Comú nicht gemacht hat. Und dann geht es den Mietern noch dreckiger. Gut, ich beende hiermit den Katastrophenblock. Es sei denn, Werner, du hast noch eine Nachricht nachzuliefern. Zu Barcelona nicht, ja. Aber gut, er hat ja auch mit dem Thema 1. Mai zu tun. Also übermorgen ist es soweit. Und auch eine gute Gelegenheit, an den 1. Mai 1919 zu erinnern, vor 100 Jahren. Da ist nämlich Gustav Landauer gestorben. Er ist nur 49 Jahre alt geworden. Und warum ist er gestorben? Am 1. Mai haben sie ihn verschleppt in München und ins Zuchthaus Stadelheim gebracht. Also diese rechtsradikalen Freikorpssoldaten, ja, und übrigens losgeschickt von Sozialisten damals. Ja. Das war auch ein Grund, warum man dem Sanchez nicht trauen kann. Und einen Tag später haben sie ihn dann erstmal halb tot geprügelt und dann noch ihn auf ihn geschossen, und nachdem er sich dann immer noch bewegt hat, haben sie ihn endgültig zu Tode getrampelt. Ja, und da gab es dann zwar Ermittlungen der Justiz und ein Urteil, wo es da hieß, so empörend die Misshandlung eines wehrlosen alten Mannes als Gefangenen ist, war doch zugunsten der Angeklagten strafmildernd zu berücksichtigen, dass der Angeklagte den Schriftsteller Landauer für den Urheber der Räterepublik und einen gewissenlosen Hetzer hielt. Ja. Gut, das wurde dann alles unter den Tisch gekehrt, und jetzt haben sie die Akten, Ermittlungs- und Gerichtsakten, erst vor kurzem wiedergefunden im Generallandesarchiv von Karlsruhe. Also gut, nur dazu, wie, also das Gleiche haben die Sozialdemokraten ja auch in Berlin gemacht mit Notzke, mit Noske, und da, wenn es hart auf hart geht, haben sie keine Hemmung, brutal durchzuschließen. Wer daran erinnert hat, an Gustav Landauer, also einer der wichtigsten Vertreter der Räterepublik damals in München, war ein Artikel aus der Süddeutschen von Heribert Prandtl, der sagt, womöglich würde ein Gustav Landauer heute von einem guten, von einem besseren Europa träumen, von einem Europa, das Heimat nicht nur für die Wirtschaft, sondern für die Menschen, die hier leben. Womöglich würde er träumen von einem Europa, das sich verabschiedet von seinem destruktiven Hang zur marktkonformen Demokratie, wie sie in den europäischen Verträgen verankert ist. Zwei Wörter aus dem Grundgesetz könnten der Hebel und die Devise sein, um einen neuen, guten Kurs für Europa einzuschlagen. Eigentum verpflichtet. Das wäre dann wieder die Geschichte in Berlin, wo sie jetzt ein Referendum anstreben zur Enteignung von Immobilienkonzernen. Ne? Also das muss, da müsste es eigentlich lang gehen. Gustav Landauer, 100 Jahre. Heiße Farbe flimmert ungewollt in der Atmosphäre, flirrt ein hoher Ton. Der Motorradfahrer wirkt verzweifelt frei. Die große Zeit der Straße ist schon lang vorbei. Die Cowboys rasten an der Shell-Station wie an einem Außenposten der Zivilisation. Die Natur ist Jungfrau für den Four-Wheel-Drive, für die letzten Eroberer von der Wirklichkeit. Ich hab's in meinem Kalender, ist so ein seltsamer Tag, und mein Radiosender spielt ein Lied, und in der Tat es geht ein seltsamer Tag, seltsamer Tag, seltsamer Tag, seltsamer Tag, seltsamer Tag, seltsamer Tag, seltsamer Tag, seltsamer Tag, seltsamer Tag, seltsamer Tag. Ich überhole ein altes Wohnmobil. Der Fahrer ist einsam und sucht sein Ziel. Wir entwerfen Städte fantastisch dort. Doch wissen wir eigentlich, wer da einziehen soll. Ich schreib's in meinem Kalender, ist so ein seltsamer Tag, und mein Radiosender spielt ein Lied, und in der Tat es geht ein seltsamer Tag, seltsamer Tag, seltsamer Tag, seltsamer Tag, seltsamer Tag, seltsamer Tag, seltsamer Tag. Die Niemandsland-Flagge hängt auf Halbmast. Wir trauern um Frau Hannelore Elsner. Die ist vor ein paar Tagen im Alter von nur 76 Jahren gestorben. Ich sage nur 76 Jahre, weil die Frau war im Geist dermaßen jung. Und es war, würde ich sagen, für deutsche Verhältnisse eine große Diva, die sogar das Zeug hatte zum internationalen Star. Also weiblich bin ich schon, das ist wahr. Ja, das stimmt. Das liegt ja in der Natur der Sache, oder? Ich meine, oder? Ein Film, der mir besonders gut gefallen hat, aus ihrer späten Zeit schon, ist der Film, den sie, glaube ich, im Jahr 2000 gedreht hat, Die Unberührbare. Hören wir mal in den Trailer rein und dann sage ich ein paar Worte zum Inhalt des Films und zu ihrem Leben. Die Wahrheit ist, dass ich keinen Traum mehr habe. Ich habe an Lenin geglaubt. Wenn ich jetzt zugeben müsste, dass Lenin nicht recht hatte, sondern dieser schmarotzerische Pöbel, der sich hier breit macht, dann hat das Leben keinen Sinn mehr für mich. Es war vielleicht keine so gute Idee, dass ich aufgetaucht bin. Was hast du denn erwartet? Ich weiß, man soll am besten gar nichts von irgendjemandem noch erwarten. Ich bin so schwer. Ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Du siehst sehr traurig aus, Hannah. Gibt es die Angst, menschlich und oder literarisch zu scheitern? Ich habe doch keine Chance. Oh yeah, she brings the rain. Ich habe doch überhaupt keine Chance. Der Film zeigt eine Frau, die auf dem Abstellgleis ist und ganz nach unten durchfällt nach der Wende. Hannelore Elsner, sie war gerade mal 20 Jahre alt. Da verwandelte sie den Boden unter sich in einen Laufsteg. Das schreibt der Spiegel in einem Nachruf in seiner neuen Ausgabe. Einen Laufsteg, der nur für sie gebaut zu sein schien. In Will Trempners Film Die endlose Nacht von 1963 verkörperte die Schauspielerin ein Starlet, das etwas verloren, trotzdem voller Selbstbewusstsein durch die Halle des Flughafens Tempelhof stöckelt und es sichtbar genießt, die Blicke der Männer auf sich zu ziehen. Schon als junge Frau besaß Hannelore Elsner eine mondäne Eleganz in jedem Blick und jeder Geste gingen Instinkt und Intellekt eine Liaison ein, schreibt der Nachruf im Spiegel. Als die ostdeutsche DEFA für die Verfilmung der Novelle Aus dem Leben eines Taugenichts 1973 die Rolle einer Gräfin zu besetzen hatte, verpflichtete sie die im oberbayerischen Burghausen geborene Hannelore Elsner. Sie war damit die erste westdeutsche Schauspielerin, die nach dem Bau der Mauer in der DDR drehte. Und dann spielte sie gleich eine Adlige. Absolutes Feindbild im Arbeiter- und Bauernstaat. Doch wenn sie den Titelhelden auf eine Kutschfahrt einlädt, spürt man die Souveränität einer Frau, die sich nimmt, was sie haben will und nicht darauf wartet, dass man es ihr gibt. Elsners Kindheit war kompliziert. Nach zahlreichen Schulwechseln schickte ihre Mutter sie auf ein Klosterinternat, wo sie gegen die Autoritäten gleich rebellierte. In einem Interview erzählte sie, dass sie die Mutterrolle in ihrer Familie als 15-Jährige übernommen habe. Später in einer Zeit, in der sich die Rollenbilder rasant wandelten, war Elsner so etwas wie die Verkörperung der modernen Frau in aller Zerrissenheit. Sie stellte auch neurotische Figuren dar, wie die Schriftstellerin Hannah Flanders in Oskar Röhlers Psychodrama Die Unberührbare von 2000. Wenn sie in diesem Film wieder mal durch den Raum stöckelt, nervös an ihrer Zigarette ziehend, ist sie trotz ihrer manchmal nervigen Gereiztheit, wir sprechen von der Figur, so betörend wie fast 40 Jahre zuvor in Die endlose Nacht. Hannelore Elsner ist tot, wir trauern um sie und wir weinen um ein großes Symbol der Schauspielkunst und auch um eine wunderschöne, wunderbare Frau. Auch ein, könnte man sagen, Erotiksymbol der pubertierenden jungen Leute in Deutschland, der jungen Männer. Attraktiv, sinnlich und fest auf dem Boden. Als Hauptkommissarin Lea Sommer ermittelt Hannelore Elsner für die Frankfurter Kripo. Seitdem lebt sie auch in der Stadt. Also jetzt reicht's. So ein Arsch. Glaubt ihr, der kann alles mit mir machen? Glaubt ihr, der kann mich benutzen? Sie war die erste Kommissarin im deutschen Fernsehen. Ja, zur nächsten Woche noch kinomäßig. Mittwochskino im Goethe-Institut fällt aus wegen 1. Mai. Die wollen natürlich auch auf die Demonstrationen gehen. Und aber sehr interessanter Film am nächsten Sonntag. am 5. Mai in einem Stadtteilzentrum in Gracia, nämlich Fahrenheit 451. Und also der wurde mehrmals, ist ein Roman aus den 50er Jahren, man höre und staune, Science Fiction aus den 50er Jahren, wurde mehrmals verfilmt, aber der Film, der da jetzt gespielt wird am nächsten Sonntag um 18 Uhr, das ist der von François Truffaut aus dem Jahr 66. Warum beginnt es schon um 18 Uhr? Weil anschließend Tertulia ist, also lockeres Beisammensein und ein bisschen quatschen, was einem gerade halt dazu einfällt. Und warum heißt der Fahrenheit 451? Also das in den USA wird die Temperatur ja nach Fahrenheit gemessen und das wären also etwas über 200 Celsius. Und bei dieser Temperatur fängt offenbar Papier und besonders Bücher auch an von selber zu brennen. Also es geht um eine Gesellschaft, einen Staat, wo es einfach ein schweres Verbrechen ist, Bücher zu besitzen oder zu lesen. Und es ist aber trotzdem nicht langweilig, weil die Bevölkerung mit Drogen versorgt wird, Videowände hat, wo alles schön bunt ist. Und also in einer Zeit muss man sich vorstellen, wo es noch keine Handys oder Smartphones gab. Und jetzt die Bücher aufzuspüren und zu vernichten, das ist die Aufgabe der Feuerwehr. Da geht es konkret um einen Feuerwehrmann, der heißt Montag, nicht Freitag, der aber, man höre und staune, heimlich ein paar gestohlene Bücher abgezweigt hat für sich und jetzt eben zu lesen beginnt. Und dann sein Chef, der informiert ihn dann über die Ursprünge der herrschenden Verhältnisse und der sagt, die Ablehnung von Literatur, Kultur, selbstständigem Denken wurde nicht von der Regierung aufgezwungen, sondern das vollzog sich einfach. Das vollzog sich eben schrittweise durch gesellschaftliche Veränderungen. Ja. Also das nur als an die Adresse derer, die beim Aufkommen von Internet schon gesehen haben, dass jetzt endlich die herrschaftsfreie Gesellschaft anfängt, weil jetzt sind alle Hinz und Kunz und Reiche und Arme haben jetzt gleichberechtigt Zugang zur Information. Also am nächsten Sonntag, 18 Uhr, in diesem Stadtteilzentrum in Gracia, das ist ein Ateneo, libertäres Stadtteilzentrum, in der Straße Alsina Nummer 5. Das war's, Werner. Tschüss, eine schöne Woche und einen wunderschönen 1. Mai. Genau, im Niemandsland, you'll never walk alone, solange du zuhörst bei Niemandsland. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Wir sind schon weit über die Zeit. Wir haben heute 5 Minuten schon überzogen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Gehen Sie raus und protestieren Sie für Ihre Rechte am Arbeitsplatz und für Ihre Rechte als Arbeiterinnen, Arbeiter und Menschen. Tschüss, agur, adeu.